Flasche Wein. Oho, ne Flasche Wein. Und aus in der Hafenbau singen wir da wunderbar. Und ho, hey, ho, hey, ho, hey. Singen wir da wunderbar. Und so, hey ho,